Der Ständige Rat des Verbandes koreanischer Gewerbetreibender in Japan, das Zentrale Präsidium des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, das Zentrale Präsidium des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und weitere zentrale Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chongyon, der Zeitungsverlag Joseon Shimbo, die koreanische Nachrichtenagentur und weitere Arbeitsgemeinschaften, die regionalen Direktionen von Chongyon und die koreanische Hochschule Glückwunsch-Telegramme an Marschall Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas. Getragen von glühender Treue aller Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und Landsleute in Japan, bekundeten sie darin den Genossen Kim Jong-un, der in der absoluten Unterstützung und dem einmütigen Vertrauen des gesamten koreanischen Volkes auf dem 7. Parteitag der PDRK zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt wurde, die höchste Ehre und gratulierten ihm herzlich dazu. Sie betonten, dank der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas können die koreanische sozialistische Sache, die die großen Führer gebannt und dafür ihr ganzes Leben eingesetzt haben, nun trotz aller Bewährungsproben für den endgültigen Sieg noch standhafter vorwärts schreiten und auch der Generalverband der Japan-Koreaner und die Bewegung der Japan-Koreaner auf dem Weg des Suzi als Vorbild für die Bewegung der Landsleute im Ausland und als Pionier der Liebe zur Heimat und Nation ihre Würde und Ehre von Generation zu Generation verteidigen. Sie wünschten dann Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit.